Morning, morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So sow your life into God's kingdom and it will be very fruitful. Sähe dein Leben in das Königreich Gottes und es wird sehr fruchtbar sein. You know, always ask yourself this question. Lord, what are your plans and your purposes that I can sow my life? Stell dir immer diese Frage. Herr, was sind deine Pläne und was ist dein Zweck, in die ich mein Leben sehen kann? You know, there are people that have invited me to go and do a conference for them. Es gibt Leute, die mich einluden, mit ihnen eine Konferenz zu veranstalten und dort zu sprechen. And I had no peace. Und ich hatte keinen Frieden. So when I don't have peace, I usually don't make a decision. Wenn ich keinen Frieden habe, treffe ich normalerweise keine Entscheidung. But I've asked the Lord the question, why don't I have any peace? Aber ich fragte Gott, warum habe ich keinen Frieden? And at one specific occasion, I was astonished at the answer. Und ich war in einer bestimmten Situation über seine Antwort sehr erstaunt. And the Lord said, Raina, they want to use your life, your gifts and your talents. Der Herr sagte, Reinhard, sie wollen dein Leben benutzen, deine Gaben und Begabungen, to build their own ministry. Um ihren eigenen Dienst aufzubauen. So of course I didn't go. Und natürlich ging ich nicht. I don't care what they offer me, I don't care what they tell me, I'm not going. Es ist mir egal, was sie mir anbieten, es ist mir egal, was sie mir sagen, ich gehe nicht. Because it's not a fruitful field. Weil es kein fruchtbares Feld ist. A fruitful field is the field of the kingdom. Ein fruchtbares Feld ist das Feld im Königreich. And ministries who serve the purpose of the kingdom. Und Ämter, Dienste, die dem Zweck des Königreichs dienen. That's where I love to sow into. Da liebe ich es zu sehen. Okay, so after you have the seed, which your life is the best seed that you have. Da du deine Saat hast, was dein Leben ist, die beste Saat, die du haben kannst. After you understand holding on to it makes no sense, you need to sow it. Nachdem du verstanden hast, dass es keinen Sinn macht, daran festzuhalten, du musst sie säen. And after you understand also that you need a field to plant it into. Nachdem du auch verstanden hast, dass du ein Feld brauchst, um darin zu pflanzen. You need another thing. Brauchst du noch etwas? Time. Zeit. Look what Paul said in the context of Galatians that we read in the beginning. Schau, was Paulus im Kontext von Galater sagt, was wir am Anfang gelesen haben. In Galatians 6, verse 9, says this. In Galater 6, Vers 9 sagt er dies. Let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Interesting, huh? In due season we will reap. Interessant, zur gegebenen Zeit werden wir ernten. You see, here is one of the mistakes that many people have made. Siehst du, hier ist einer der größten Fehler, den viele Leute gemacht haben. They plant the seed. Sie pflanzen die Saat. And if after a week there is no harvest, they go and dig it out again. Und wenn es nach einer Woche keine Ernte gibt, graben sie die Saat wieder aus. They're looking at the seed and wondering what's going on. Sie schauen unter die Saat und fragen sich, was los ist. Where is the fruit? Where is the fruit? Wo ist die Frucht? Wo ist die Frucht? Listen, some seeds grow quicker and others grow slower. Hör zu, einige Samen wachsen schneller und andere wachsen langsamer. But there is always the harvest, just be patient. Es gibt immer eine Ernte, habe Geduld. You know, let the seed grow. Lass die Saat wachsen. God is the one who gives the increase. Not you. Gott gibt das Wachstum, nicht du. What you need to do is you need to water the seed by faith and declaration. Deine Aufgabe ist es, die Saat im Glauben und mit Proklamation zu bewässern. So as you do that, and as you say, Lord, I've planted my seed and I thank you that it's going to be fruitful. Du sagst, Herr, ich pflanzte meine Saat und ich danke dir, dass sie fruchtbar sein wird. Don't get frustrated when time passes by. Werde nicht frustriert, wenn Zeit vergeht. Just be patient and be sure that God, who is the one who promised the harvest, he will make sure you have it. Habe Geduld und sei gewiss, dass Gott, der die Ernte versprochen hat, dafür sorgen wird, dass du sie einbringen wirst. You know, it's incredible how many people become so negative when the harvest doesn't come immediately. Es ist unglaublich, wie die Leute so negativ werden, wenn die Ernte nicht sofort kommt. What God said will grow, that will grow. Was Gott gesagt hat, was wachsen wird. Wird wachsen. But I want to tell you something else. Ich will dir noch etwas anderes sagen. There is always a double seed, a double harvest in the kingdom. Im Königreich gibt es immer eine doppelte Ernte. You will have the harvest here on this earth, but you will also have it in heaven. Du wirst die Ernte hier auf der Erde haben und auch im Himmel. You know, it's we have to stop think that the only harvest that matters is here this earth. Wir müssen aufhören zu denken, dass die einzige Ernte, worauf es ankommt, diese hier auf der Erde ist. You know, the longer I walk with Jesus, the more clear it becomes for me. Weißt du, je länger ich mit Jesus lebe, desto klarer wird dies für mich. That death is not the end and then a new beginning starts in heaven. Tod ist nicht das Ende und dann beginnt im Himmel etwas Neues. You know, death is very simple, a continuation of what we lived here on this earth. Der Tod ist einfach eine Weiterführung von dem, was wir hier auf Erden gelebt haben. It's just then we live it in a different form and in a different place. Wir werden es in einer anderen Form und an einem anderen Ort leben. You know, when the Bible talks about death, it talks about separation. Wenn die Bibel über Tod spricht, dann spricht sie über Trennung. Doesn't talk about not existing. Sie spricht nicht darüber, dass wir nicht existieren. The Bible says we were dead in sin and trespasses. That doesn't mean we didn't exist before. Wenn die Bibel darüber spricht, dass wir in Sünden und Übertretungen tot waren, heißt das nicht, dass wir vorher nicht existierten. It just means we lived our life separated from our Creator. Es bedeutet einfach, dass wir unser Leben getrennt von unserem Schöpfer gelebt haben. That's spiritual death. Das ist geistiger Tod. So life is a continuation in heaven of how we lived it here. Das Leben im Himmel ist eine Fortsetzung von dem, wie wir es hier gelebt haben. So think about it. Überlege mal. As you sow your life into the kingdom, wie du dein Leben in das Königreich säst, as you sow your talents, your gifts, your time, your finances into the kingdom, wie du deine Finanzen, deine Gaben, deine Begabungen und deine Zeit in das Königreich säst, it is an eternal kingdom. Es ist ein ewiges Königreich. So that means we will even have a harvest in eternity. Das bedeutet, dass wir sogar in der Ewigkeit eine Ernte haben werden. So we start the harvest here and then we continue it in eternity. Wir beginnen hier, die Ernte einzubringen und fahren im Himmel weiter. I hope you enjoyed the series about sowing and reaping. Ich hoffe, dass du die Serie über Saat und Ernte genossen hast. Just sow good seeds. Sähe gute Samen. And if you've sowed bad and negative and destructive seeds, und wenn du schlechte und negative und zerstörende Samen gesät hast, repent. Dann bereue es und kehre um. Say, Lord, I'm so sorry. Sage, Herr, es tut mir so leid. I made a very bad decision. Ich habe eine sehr schlechte Entscheidung getroffen. So bad seed. Ich habe schlechte Samen gesät. I repent. Ich kehre um. And I pray that you will bring destruction to these seeds because I've truly repented. Und ich bete, dass du diese Saat zerstören wirst, weil ich es wirklich bereut habe. And then watch the angels bringing a great harvest. Und dann beobachte, wie die Engel eine große Ernte bringen. We'll see you tomorrow. Sehe dich morgen.